Sanktionen. Die Kritiker in den Medien verteilten ihre Kräfte recht einseitig. Inhaltlich kamen sie zwar mehrheitlich über das freigebige Ausstreuen von Vokabeln wie umstritten, provokant, krude, biologistisch, sozialdarwinistisch, rassistisch und rechtspopulistisch nicht hinaus. Aber diese Lücke in der Sache ersetzten sie durch persönliche Angriffe auf die Person. Meine mütterlicherseits ostdeutsche Herkunft verlieh mir die Attitüde eines Herrenreiters und eine näselnde Stimme. Ein Monokel wurde mir immerhin nicht angedichtet. Körperliche Mängel wurden mit Häme bedacht. Meine Sprache war arrogant, verletzend, beleidigend. Ich war ein alter Mann, ein reicher Rentner und hatte das Buch aus Geldgier geschrieben. Wenn es milde zuging, war ich ein Kleinbürger, der die Welt nicht verstand. Die Taz verglich mich mit, Zitat, einer alten Hure, die zwar billig ist, aber für ihre Zwecke immer noch ganz brauchbar, wenn man sie auch etwas aufhübschen muss. Zitat Ende. Und für Jakob Augstein war ich ein, Zitat, böser alter Mann, vor dem die Kinder davonlaufen. Zitat Ende. Den Historiker Götz Ali, der meiner Analyse in vielen Punkten widersprach, störte gleichzeitig, Zitat, der inquisitorische Gestus, mit dem linksliberale Kritiker über den Autor herfallen. Ich lebe in diesen Kreisen und weiß, wie dort darüber gewacht wird, dass die eigenen Kinder und Enkel die richtigen, sprich migrantenarmen, bürgerlich gehobenen Kindergärten und Schulen besuchen. Zitat Ende. Als klar war, wie viel Unterstützung ich in der Bevölkerung genoss, griffen die Medien zur Publikumsbeschimpfung. Matthias Matusek schrieb dazu, je länger linksliberale Leitartikler über den Aufreger nachdenken, desto weiter rückt ihnen Neukölln und desto mehr wird ihnen die Sarrazin-Leserschaft zur Problemschicht, die sich den demokratischen Integrationsangeboten widersetzt. Bürgerliche Zuhörer, die applaudierten, wurden zum Mob erklärt. So nannte Jan Fleischhauer im Spiegel das Publikum, das sich in der Berliner Urania am 10. September 2010 zusammengefunden hatte. Zitat, es war ein adrett zurechtgemachter, nach Rasierwasser und Eau de Toilette riechender Mob, ein Angestelltenpöbel, der zischend, johlend und klatschend seiner Aggression freien Lauf ließ. Zitat Ende. Matthias Matusek hatte an derselben Veranstaltung als Diskutant auf dem Podium teilgenommen und schrieb dazu, ich habe es anders erlebt. Es blieb gesittet in der Urania, unten im Saal, absolut nicht jene verbiesterten christlichen Kreuzzügler, die sich die Zeit herbeifantasiert. Stattdessen jüngere Menschen, Akademiker, viele Pärchen darunter, Besucher, die sicher nicht zum ersten Mal zu einer Buchlesung erschienen waren. Die linksliberalen Medien taten ihr Bestes, um die Leser des Buches in die richtige, falsche Ecke zu schieben. Die Süddeutsche Zeitung titelte ihren Bericht über die GfK-Analyse der Käuferstruktur Der Männerbund des Thilo Sarrazin. Einziger statistischer Anhaltspunkt, 62% der Käufer des Buches waren männlich, obwohl der Bevölkerungsanteil der Männer nur bei 49% liegt. Gerne überging man, dass die Käufer einerseits bei Bildung und Einkommen über dem Durchschnitt lagen, andererseits aber auch überdurchschnittlich viele Hauptschüler und jüngere Berufstätige das Buch kauften. Zudem wurde ignoriert, dass politische Sachbücher immer einen höheren Männeranteil unter den Käufern aufweisen, als es dem Bevölkerungsdurchschnitt entspricht. Dafür hämte der Autor, dass die Risikoneigung der Sarrazin-Leser besonders gering sei und verpasste auch hier die Pointe. Schon die Kriminalitätsstatistik zeigt nämlich, dass überdurchschnittliche Risikoneigung eine Domäne der Kurzsichtigen und Ungebildeten ist. Bei meinen Lesungen und Vorträgen widmeten die örtlichen Medien den 20 Demonstranten, die vor der Tür Schilder wie Sarrazin Hals Maul hochhielten, regelmäßig weitaus mehr Berichtszeilen als dem Inhalt des Vortrags und der Diskussion im Saal mit 400 oder 700 Zuhörern. Allenfalls war zu lesen, dass der umstrittene Autor im Ton erstaunlich sachlich gewesen sei. Anfang Januar 2011 wurde der Preis der Mainzer Ranzengarde an den Kabarettisten Lars Reichow verliehen. Ich sollte als vorheriger Preisträger die Laudatio halten. Dafür sagte ich zu, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass Lars Reichow einverstanden war. Das löste im Vorfeld einen schier unbeschreiblichen örtlichen Medienhype aus. Die Mandatsträger von SPD und Grünen in Mainz beschlossen einen Boykott. Lars Reichow wurde vielfältig unter Druck gesetzt. Die Veranstaltung selbst verlief heiter und schön. Aber Presse, Funk und Fernsehen konzentrierten sich ausschließlich auf die 200 Demonstranten vor der Tür. Lars Reichow schrieb mir dazu später, auch wenn in den Medien ein anderer Eindruck verbreitet wurde, selten habe ich einer so genauen, scharfsinnigen Betrachtung meiner Kleinkunst zuhören dürfen. Nachdem ich mich für viele gut gemeinte Ratschläge taubstellen musste, bin ich im Reinen mit mir auf die mögliche Laudatio von Ihnen nicht mit einem kabarettistisch-politisch korrekten »Ich nehme den Preis nicht an« verzichtet zu haben. Es wäre ein großer Fehler gewesen, in vielerlei Hinsicht. In den letzten Wochen konnte ich einen kleinen Teil dessen, was Sie durchgemacht haben, nachvollziehen. Denn die Annahme des Preises und die Ankündigung, dass ich kein Problem mit meinem Laudato hätte, wurde teilweise von einer solchen hysterischen Meinungsmache begleitet, die ich aus meinem relativ leichten Genre gar nicht kenne. Niemals zuvor habe ich so unqualifizierte, teilweise hasserfüllte, unzurechnungsfähige Meinungen lesen müssen. Die primitive und unreflektierte Art und Weise, wie die Medien einen inhaltlichen Vorstoß verarbeiten, ist niederschmetternd. Ja, unprofessionell. Man bekommt den Eindruck, als ob da Zeilenhonorarkräfte auf der Suche sind nach einem schnellen Feierabend bzw. einer schnellen Auflage. Der Zweck all dieser Kampagnen und negativen Zuschreibungen war klar: die Delegitimierung des Autors als Person. In dieser Perspektive machten auch die falschen Berichte bzw. Fälschungen über meine Aussagen Sinn, und mit einem besonders krassen Fall schließe ich diesen Abschnitt. Im Mai 2011 kam die Journalistin Güna Baltschi auf mich zu. Sie war in Neukölln aufgewachsen, ihre Eltern waren als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Sie war von WDR und RBB gebeten worden, einen Filmbericht über mich zu drehen, der im Herbst 2011, ein Jahr nach Erscheinen des Buches, gezeigt werden sollte. Ich zögerte zunächst, stimmte aber schließlich zu, da ich zu ihr Vertrauen hatte. Unabhängig davon erhielt Güna Baltschi einen Auftrag vom ZDF, dessen Annahme WDR und RBB ausdrücklich gebilligt hatten. Sie sollte mich auf einem Spaziergang durch Kreuzberg begleiten. Dieser Spaziergang musste abgebrochen werden, weil einige Fanatiker Druck ausgeübt hatten und Gesprächspartner einschüchterten. Es kam zu Szenen, die auf die Liberalität in Kreuzberg ein schlechtes Licht warfen. Güna Baltschi machte daraus einen kurzen, sehr neutralen Filmbericht, der im ZDF-Magazin Aspekte ausgestrahlt wurde. Wenige Tage später besuchte mich die Produzentin des von WDR und RBB beauftragten Films. Güna Baltschi solle den Film doch nicht machen. Sie sei durch den Film für Aspekte verbraucht. Die Produzentin wollte die Freigabe für einen anderen Regisseur, aber das bis dahin gedrehte Filmmaterial verwenden. Ich zögerte und stellte durch Nachfrage bei Güna Baltschi fest, dass sie von ihrer Ausbotung völlig überrascht und damit auch nicht einverstanden war. Ich sagte daraufhin das Projekt ab und sperrte das gesamte bis dahin gedrehte Filmmaterial. WDR und RBB beauftragten daraufhin drei andere Journalisten mit dem Filmbericht, der am 9. Januar 2012 unter dem Titel »Sarrazins Deutschland – Wie eine Debatte das Land spaltet« ausgestrahlt wurde. Heinz Buschkowski wurde in dem Bericht ausführlich interviewt und durch entsprechende Schnitte in einen Scheingegensatz zu mir gestellt. Nach der Ausstrahlung war er empört und brachte diese Empörung auch mir gegenüber zum Ausdruck. Interviews mit mir gab es nicht, da ich nach der Ausbotung von Güna Baltschi eine weitere Zusammenarbeit abgelehnt hatte. Aber die Autoren filmten eine zweistündige öffentliche Lesung in Döbeln in Sachsen ab, offenbar in der Hoffnung, kompromittierendes Material zu bekommen. Sie fanden nichts und entschieden sich zu einer Fälschung. Zwei Redeabschnitte, die 45 Minuten auseinanderlagen, wurden zusammengeschnitten. Im ersten sprach ich über die Erblichkeit von Eigenschaften und benutzte ein Beispiel aus der Pferdezucht. Im zweiten Ausschnitt referierte ich Daten über die Bildungsleistung muslimischer Migranten. Der Zusammenschnitt ergab den zwingenden Eindruck, Sarrazin führt die geringe Bildungsleistung muslimischer Migranten auf genetische Einflüsse zurück. Die beauftragten Sender hatten offenbar von der ausgeboteten Güna Balci zu viel Objektivität befürchtet. Das hätte dem Zweck des Filmberichts widersprochen. So beschäftigten sie für den Filmbericht lieber drei bewährte Ideologen des Meinungskartells im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und kamen so zu einem Produkt, das in der DDR dem schwarzen Kanal von Eduard von Schnitzler alle Ehre gemacht hätte. Güna Balci schrieb mir zu dem Vorgang: Was mich an der ganzen Debatte am meisten ärgert, ist die unter Journalisten, Kollegen und Politikern scheinbar weit verbreitete Ansicht, man dürfe über Thilo Sarrazin und sein Buch nicht reden, schon gar nicht einen Film machen. Rede- und Meinungsfreiheit sind eben doch sehr begrenzt, auch bei uns. Diese Erkenntnis beschäftigt mich sehr. Jemand, der das erlaubte Meinungsspektrum verlässt, lässt die Mehrheit der Journalisten in den Etikettierungsmodus gehen. Er hat kein Recht mehr auf ausgewogene, faire Behandlung und Berichterstattung. Er kann persönlich geschmäht werden, seine Argumente dürfen entstellt oder verkürzt wiedergegeben werden. Er ist im Prinzip vogelfrei geworden. Die Zielsetzung eines solchen Vorgehens ist es, den Geschmähten zur Unperson zu machen und seine soziale Ausgrenzung zu betreiben. Der im Durchschnitt eher auf Harmonie gerichtete und konfliktscheue Zeitgenosse, der gerne mit den Wölfen heult, soll nicht nur den Kontakt mit dem Betroffenen, sondern am besten mit jedem meiden, der sich an diese Kontaktsperre nicht hält. Es ist bezeichnend, dass die übelsten persönlichen Schmähungen erst kamen, als ich mich mit »Europa braucht den Euro nicht« öffentlich zu einem ganz anderen Thema äußerte. Hier brach offenbar die Wut durch, dass es nicht gelungen war, mich mundtot zu machen. Isolieren, vereinzeln, totschweigen. Der in Rumänien geborene Schriftsteller Richard Wagner, erfahren im real existierenden Sozialismus, schrieb auf dem Höhepunkt der Debatte, Zitat: Nach dem Tohuwabohu der letzten Wochen kann man sich durchaus fragen, worin der Unterschied zwischen der Bundesrepublik und der DDR besteht. Spontane Antwort: In der Bundesrepublik ist auch die Opposition gegen Meinungsfreiheit und für Berufsverbote. Zitat Ende. Juristische Ansatzpunkte, Volksverhetzung, Beleidigung fanden sich in meinem Buch nicht. Appelle an das gesunde Volksempfinden, um die Bürger gegen mich aufzubringen, verhalten wirkungslos. Irgendetwas musste es aber doch geben, jenseits verbaler Häme, die durch Wiederholung auch nicht überzeugender wurde. Meine Leistungen in 38 Jahren Dienst an Staat und Gesellschaft waren in den Medien stets nur auf mäßiges Interesse gestoßen. Das ist auch in Ordnung so. Schließlich erfüllen Millionen verdienstvoller Bürger täglich unauffällig ihre Pflicht. Aber der Mensch ist ein soziales Wesen. Ohne Einbindung in die Gesellschaft, ohne Kommunikation im Kreise seiner Peers verkümmert er. Die soziale Isolierung, ausgesprochen durch den Fluch des Medizinmanns, war schon im afrikanischen Busch ein probates Mittel, um Menschen erst in den sozialen und dann in den physischen Tod zu treiben. Richtig, da musste doch etwas zu machen sein. Sarrazin war Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank und außerdem Mitglied der SPD. Beides ganz unmöglich bei einem Provokateur und Salonrassisten. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erklärte schon am 25. August 2010, einen Tag nach dem Beginn des Vorabdrucks, er würde sich schämen, wenn ein Mitglied seiner Partei solche Äußerungen von sich gäbe, und forderte indirekt meinen Rauswurf bei der Bundesbank. Zitat: Das ist ein Problem und darüber muss Herr Weber nachdenken. Zitat Ende. So baute sich, beginnend am Tage des Vorabdrucks und eine Woche vor Veröffentlichung des Buches, ein ungeheurer Mediendruck auf, mich sowohl aus der SPD auszuschließen als auch aus dem Vorstand der Bundesbank zu entfernen. Die Machthaber und Amtsträger waren teils an der Spitze der Bewegung, teils hielten sie nur wenige Tage stand. Dann begannen sie dem Druck nachzugeben. Bundespräsident Wulff trat in das erste von vielen Fettnäpfchen, die für ihn noch folgen sollten, als er in einem unbedachten Moment öffentlich ankündigte, bei meiner Entlassung seine Hand reichen zu wollen. Ich ließ ihn am Ende vom Haken, obwohl sich in meiner Amtsstube bei der Bundesbank die Stellungnahmen der Professoren stapelten, die eine Entlassung wegen des Buches für unmöglich hielten. Von Gesetzes wegen hätte mein durch das Recht der Meinungsfreiheit geschütztes Buch zur Amtsenthebung niemals ausgereicht. Mein Ausscheiden bei der Bundesbank war trotzdem richtig. Ich wollte eine Institution, die ich schätzte und für wichtig hielt, nicht wegen meiner privaten publizistischen Tätigkeit in öffentlichen Streit bringen. Der Preis für die Politik war hoch. Nicht wegen meines Pensionsanspruchs an die Bundesbank. Ich verlangte und bekam jene Pension, die ich auch erhalten hätte, wenn ich die volle Amtszeit gedient hätte. Der eigentliche Preis bestand in der öffentlichen Rücknahme aller gegen mich erhobenen Vorwürfe durch den Präsidenten der Bundesbank. Für logisch denkende Menschen warf dies die Frage auf, weshalb ich eigentlich ausgeschieden war. Roger Köppel schrieb dazu, Zitat, gegen Sarrazin wurden nicht Argumente, sondern politische Sanktionen aufgeboten. Es ging darum, ihn im Rahmen eines Schnellverfahrens politisch und gesellschaftlich zu erledigen. Man zielte zu Beginn weg auf die Person, um sich nicht mit ihren Positionen auseinandersetzen zu müssen. Zitat Ende. Und er kam zu dem Schluss, Zitat, ja, man darf seine Meinung äußern in Deutschland. Aber wer eine Meinung äußert, die der Obrigkeit nicht genehm ist, der kann seinen Job verlieren und wird geächtet. Ihn trifft die geballte Ausgrenzungsmacht des Staates. Zitat Ende. Als mein Ausscheiden bei der Bundesbank über die Bühne ging, ohne dass ich dabei so richtig beschädigt wurde, warfen sich alle Hoffnungen der Medienmeute auf das Verfahren zum Parteiausschluss. Schließlich hatte der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel den Mund sehr voll genommen, als er sagte, dass Sarrazins Thesen, Zitat, in ihrer absoluten Perversion in Deutschland letztlich zur Euthanasie und Auschwitz geführt haben. Zitat Ende. Umso größer war die Enttäuschung, als die Schiedskommission der SPD so gar nichts Rassistisches oder Statutenwidriges in meinem Buch fand und der Antrag des Parteivorstandes schließlich ruhmlos zurückgezogen wurde, ohne dass ich nur ein Jota meiner Aussagen relativiert oder widerrufen hätte. Die probateste Methode, eine ungeliebte Meinung zu unterdrücken, besteht darin, sie zu beschweigen oder allenfalls unvollständig und beiläufig zu berichten. Darin liegen Kern und Ursprung aller Zensur. Sowohl die Empörung als auch die Begeisterung, die Deutschland schafft sich ab, ausgelöst hatte, machten das unmöglich. Ich habe alles überstanden, bin weder isoliert und vereinzelt und fühle mich fern von Selbstmitleid. Aber ich habe auch Erfahrungen gemacht, die ich nicht jedem zumuten möchte. Sippenhaft. Am härtesten traf der Fallout der Medienreaktionen meine Frau. Sie war seit 1973 eine engagierte, fachlich und menschlich anerkannte Grundschullehrerin gewesen, zuerst in Köln, dann in Bonn, dann in Mainz, am Ende in Berlin, und getreulich bei jenen Ortsveränderungen an meiner Seite geblieben, die mein beruflicher Weg mit sich brachte. In Berlin, wo sie seit 1999 unterrichtete, war sie, wie ich, durch all jene Eigenheiten dieser Stadt, ihrer Lehrerschaft und ihrer Verwaltung geschockt, die die Bildungsergebnisse der Berliner Schulen bei allen Tests immer an das unterste Ende der deutschen Rangskala brachten. Wir unterhielten uns oft darüber und ich lernte viel von ihren praktischen Erfahrungen. Es war nicht immer leicht für sie, an Standards festzuhalten, die außerhalb Berlins als normal galten. Aber ich bestärkte sie darin, jedenfalls den Kindern, für die sie Verantwortung trug, das Beste zukommen zu lassen und sich den verdorbenen Maßstäben Berlins nicht ohne weiteres zu beugen. Als ich 2002 Berliner Finanzsenator wurde und ein großes, aber auch sehr kontroverses Paket struktureller Einsparungen erfolgreich auf den Weg brachte, empfanden es einige Eltern, vor allem aber einige Vorgesetzte, zunehmend als schick, an meiner Frau ihr Mütchen zu kühlen, weil sie an mich als Finanzsenator nicht rankamen. Sie überstand das mit Grandezza, nicht allerdings das Mobbing im Großmaßstab durch ihre Vorgesetzten, das im Herbst 2010 einsetzte, als Deutschland schafft sich ab erschienen war. Im Sommer 2011 schied sie als Folge dieses Mobbings aus dem Schuldienst aus, 5 Jahre vor dem gesetzlichen Ruhestand. Mein Buch hatte wegen des unerhörten Verhaltens der Berliner Schulverwaltung für sie ein Berufsverbot bewirkt. Und der amtierende Senator Jürgen Zöllner hatte nicht den Mut gehabt, mäßigend einzugreifen und korrektes Verwaltungshandeln zu erzwingen. Neben dem Opportunismus siegte schließlich die Feigheit. Meine Frau verdankte es zu einem großen Teil ihrer robusten Konstitution und zu einem guten Teil meiner Unterstützung, dass sie über den unglaublichen Vorgängen um ihre Person, die durch mein Buch ausgelöst wurden, nicht psychisch erkrankte. Sie schrieb darüber ein Buch, Hexenjagd, mein Schuldienst in Berlin. Trotz aller Rechtsstreitigkeiten ist das Buch nach wie vor im Handel und verkauft sich gut. Interessant war die Reaktion der Medien darauf. Zumeist machte man den Versuch, es totzuschweigen. Reaktionen, soweit sie stattfanden, waren umso negativer, je linksliberaler das Medium war. Es war kein Zufall, dass ausgerechnet ein Artikel im Zentralorgan des Linksliberalismus, der Zeit, versuchte, Ursula Sarrazin lächerlich zu machen, während er das Mobbing, dem sie ausgesetzt war, mit Gelassenheit überging. Und kein Zufall war es auch, dass dieses ach so liberale Medium ihre Stellungnahme zu diesem skandalösen Artikel nur in stark verkürzter Form abdruckte. Den Vogel schoss auch hier wieder die Taz ab. Sie schrieb, Ursula Sarrazin wasche, Zitat, liegen gebliebene Schmutzwäsche aus ihrer Zeit als Grundschullehrerin, Zitat Ende, anstatt, wie von der Taz eingefordert, Zitat, den zarten, paillettenbestickten Schleier vor der geheimnisvoll exotischen Welt eines deutschen Klassenzimmers voller Kinder aus fremdartigen Einwandererkulturen, Zitat Ende, zu lüften. Stattdessen lüfte sie, Zitat, den blickdichten Vorhang vor Lehrerzimmern und Amtsstuben, und der ist kleinkariert und auf Kante gebügelt, wie ein deutsches Beamtentaschentuch. Lesen muss man das nicht. Zitat Ende. Klar wird, die Taz möchte, wie die gesamte linksliberale Presse, lieber unverbindlichen Multikulti-Gemütskitsch als die konkrete Wahrheit über die Verrottung des Berliner Bildungssystems und die Verhaltensweisen leitender Beamter, die zwischen Inkompetenz und Kriminalität changieren. In der Wirklichkeit der Berliner Verwaltung gibt es Dinge, die viel schwerwiegender und abgründiger sind als die vergleichsweise Lappalie eines verspäteten Flughafens, der die geplanten Kosten um einige Milliarden Euro überschreitet.